Ein deutsches Märchen. Prinzessin Hasse. Es war einmal, vor langer Zeit, da lebten in der alten Hauptstadt Japans ein edler Staatsmann namens Prinz Toyonari Fujiwara, seine Frau Prinzessin Murasaki und deren schöne Tochter Prinzessin Hasehime. Sie waren eine wirklich glückliche Familie, bis eines Tages Prinzessin Murasaki sehr krank wurde. Sie wusste, dass sie nicht lange leben würde und rief ihre Tochter Hasehime zu sich, die aber erst 5 Jahre alt war. Sie verstand nicht wirklich, was vor sich ging, aber dennoch war sie eine gehorsame Tochter und eine mitfühlende Seele. Mutter! Mein Schatz, ich denke, ich werde gehen müssen. Wohin gehst du, Mutter? In eine neue, schöne Welt. Ich habe keine andere Wahl, als zu gehen, Liebling. Wenn ich weg bin, musst du mutig sein. Hörst du? Weine nicht, meine Liebe, und kümmere dich immer um deinen Vater. Ja, Mutter. Hasehime, eine weise Person ist immer respektvoll gegenüber den Älteren und mitfühlend gegenüber den Jüngeren. Behandle jeden mit Liebe und Respekt. Sei dankbar für alles Gute, das dir das Leben bringt und sei geduldig, wenn etwas schief geht. Liebling, du weißt gar nicht, wie viel Macht diese scheinbar einfachen Dinge haben. Sie werden dich durch die schwierigsten Zeiten des Lebens führen. Ja, Mutter. Und schließlich, Liebling, nachdem ich gegangen bin, wird dein Vater vielleicht wieder heiraten. Behandle seine Frau wie deine wahre Mutter und zeige ihr die gleiche Liebe und den gleichen Respekt, den du mir gibst. Ich werde tun, was du sagst, Mutter. Und damit tat die edle Murasaki ihren letzten Atemzug. Ein paar Jahre später heiratete Prinz Toyonari Prinzessin Terute. Terute war bei weitem nicht so weise und freundlich wie Prinzessin Murasaki. Terute war eifersüchtig und böse. Wann immer sie Hasehime sah, brannte ihr Herz vor Eifersucht und sie erinnerte sich immer wieder daran. Sie ist nicht meine Tochter. Ich kann sie nicht lieben. Mutter, schau, was der Meister mir gesagt hat. Eure Hoheit, sie ist außergewöhnlich gut darin, die Koto zu spielen. Ihre Tochter muss sie wirklich stolz machen. Oh, sie ist nicht meine Tochter. Mutter, ich habe dieses Gedicht geschrieben. Soll ich es dir vorlesen? Oh, lass mich in Ruhe, Hasehime. Ich habe keine Zeit für deine albernen Gedichte. Geh weg. Meine liebe Prinzessin, fühlst du dich nicht schlecht, wenn sie dich so behandelt? Manchmal tue ich das, aber wenn ich mich schlecht fühle, denke ich an all die guten Dinge im Leben und weißt du was? Dann fühle ich mich wieder besser. Mutter hatte recht. Liebe, Respekt, Dankbarkeit und Geduld geben uns die Kraft, uns allen Dingen im Leben zu stellen. Hasehime brachte Terute immer Respekt entgegen. Mit der Zeit wuchs Hasehime zu einer wirklich klugen, intelligenten jungen Frau heran. Sie lernte viel in ihren Studien, sie war extrem sportlich und konnte das Schwert führen und Pfeile schießen wie ein Krieger. Aber die beiden Bereiche, die ihr am besten gefielen, waren Musik und Poesie. Und sie war außergewöhnlich gut darin. Das war wunderschön, Hasse. Eure Hoheit, wir haben noch nie so schöne Musik in unserem Leben gehört. Prinzessin Hasehime ist in ganz Japan für ihre Gedichte und Musik berühmt. Ich bin stolz auf dich, meine Liebe. Du bist die wahre Erbin der Fujiwara-Dynastie. Eure Hoheit, ein Bote ist hier, vom Hofe unseres großen Kaisers. Bitte, lass ihn eintreten. Seid gegrüßt, Prinz Toyonari. Ich überbringe Ihnen eine Bitte unseres großen Kaisers. Seine Bitte ist mein Befehl. Sag mir, was ich für ihn tun kann. Für das große Frühlings- und Sonnenfest bittet seine Hoheit, Prinzessin Hasehime, die Koto beim großen Konzert im Königspalast zu spielen. Und Prinzessin Terute, sie auf der Flöte zu begleiten. Bitte sagen Sie unserem großen Kaiser, dass es natürlich eine Ehre für beide ist, beim großen Konzert zu spielen. Also gingen Prinzessin Hasehime und Terute zum großen Konzert. Hasehime spielte mit solcher Anmut und Schönheit, dass das gesamte Königreich von ihrer Musik begeistert war. Die Kunstfertigkeit, mit der sie spielte, war für Terute zu viel, da Terute faul war und oft nicht richtig übte. Bald konnte Terute nicht mehr mit Hasehimes Musik mithalten und musste ganz aufhören zu spielen. Aber niemand schien es zu bemerken, denn alle hatten ihre ganze Aufmerksamkeit auf die schönen Melodien von Hasehime gerichtet. Am Ende des Konzerts ließ der Kaiser selbst seinen Boten dies zu Hasehime sagen. Prinzessin Hasehime, der Kaiser möchte Ihnen sagen, dass Japan in der Tat gesegnet ist, eine Person Ihres Talents zu haben. Er möchte seine Dankbarkeit für Ihren Besuch ausdrücken und möchte Ihnen als Zeichen seiner Wertschätzung die Erlaubnis erteilen, Sie mit 10.000 der wertvollsten Juwelen aus der königlichen Schatzkammer fürstlich und gerecht zu beschenken. Die Wertschätzung des großen Kaisers ist wertvoll genug für mich. Hoch, hoch, Hasehime! Prinzessin Terute war mehr denn je von Eifersucht erfüllt, selbst den großen Kaiser Hasehime loben zu hören. Hasehime hatte jetzt einen Stand, den selbst die größten Fürsten im Reich nicht besaßen. Terute konnte das nicht ertragen. Aber sie konnte nichts tun, da die freundliche Prinzessin die Gunst aller im Königreich hatte. Sie versuchte ihr Bestes, Prinz Toyonari anzulügen. Ah, sag dem Prinzen genau das, was ich dir aufgetragen habe. Sieh, was unsere Tochter heute getan hat. Oh, sie war wütend auf mich, weil ihr Badewasser nicht warm genug war. Also spritzte mir das Wasser ins Gesicht. Guter Versuch, Terute. Ich mag es, wenn du versuchst, mir solche Streiche zu spielen. Aber ich weiß auch, meine Hasehime würde so etwas niemals tun. Heute hat mich Hasehime gestört, als ich Flöte übte. Sicher hat sie dich nicht gestört, meine Liebe. Bestimmt hat sie versucht, einen Fehler in den Noten zu korrigieren, die du gespielt hast. Nichts, was Terute jemals sagte, ließ den Prinzen zweifeln und niemals ärgerte er sich über Hasehime. Terutes Frustration schien jeden Tag zuzunehmen, bis sie eines Tages entschied, dass sie es nicht mehr aushalten konnte. Sie befanden sich am Hof des Prinzen, als der Bote des Kaisers ankam. Oh, gnädiger Prinz Toyonari, ich bringe eine wichtige Bitte, nicht nur des Kaisers, sondern unseres gesamten Königreichs Japan. Und was kann ich für euch alle tun? Unser geliebter Kaiser ist erkrankt. Er ist unermesslich besorgt über die Überschwemmungen, die alle Ernten im ganzen Königreich vernichten. Wir müssen die Geister des Donners, des Blitzes, des Regens und der Flüsse erfreuen, damit sie wohlgelaunt sind und uns verschonen und die Gesundheit unseres Kaisers wiederherstellen. Ich verstehe. Die Situation ist in der Tat ernst. Aber bitte sag mir, was ich tun kann, um zu helfen. Prinzessin Hasehime ist eine vollendete Dichterin. Wenn sie ein Gebet an die Geister des Donners, des Blitzes, der Flüsse und des Regens schreiben könnte, würde sie dies erfreuen. Sie würden das Land schonen und unseren geliebten Kaiser wieder gesund und glücklich machen. Hasehime? Vater, das ist eine große Verantwortung. Ich werde mein Bestes tun, um dem Reich, dem Kaiser und den Geistern zu dienen. Gib mir etwas Zeit. Sie haben so viel Zeit, wie Sie möchten. Und lassen Sie es uns wissen, wenn Sie bereit sind. Hasehime fragte sich, wie sie die zornigen Geister besänftigen sollte. Immer wieder dachte sie an den Rat ihrer sterbenden Mutter. Hasehime, eine weise Person ist immer respektvoll gegenüber den Älteren und mitfühlend gegenüber den Jüngeren. Behandle jeden mit Liebe und Respekt, sei dankbar für alles Gute, das dir das Leben bringt und sei geduldig, wenn etwas schief geht. Liebling, du weißt gar nicht, wie viel Macht diese scheinbar einfachen Dinge haben. Sie werden dich durch die schwierigsten Zeiten führen. Hasehime beschloss, Liebe, Respekt, Dankbarkeit und Geduld zum Thema ihres Gedichts zu machen. Um ihre Gedanken freizumachen, musizierte sie. Sie ging in den Wald, um sich mit den Geistern der Natur zu verbinden und ließ dann ihr Herz die Worte in ihren Gedanken flüstern. Schon bald hatte sie ein langes, schönes Gedicht für die Geister des Donners, des Blitzes, des Regens und der Flüsse geschrieben. Sie stand am Ufer des Flusses Tuzuta, hielt ihr Gedicht in die Höhe, trug es vor von ganzem Herzen und bezauberte alle mit der Schönheit, der Liebe, dem Respekt, der Dankbarkeit und der Geduld, die in den Worten anklangen. Das Gebet wirkte und innerhalb eines Tages hörte der Regen auf, die Flüsse gingen zurück und die Überschwemmungen hörten auf. Der Kaiser wurde wieder gesund. Und Hasehime wurde vom Kaiser persönlich geehrt. Hiermit verleihe ich Prinzessin Hasehime den Titel Jinjo, Generalleutnant. Eine der größten Auszeichnungen im Reich. Hoch, ein Hoch auf Hasehime! Es war in der Tat eine seltene und hohe Ehre für Prinzessin Hasehime. Als Prinzessin Terute davon hörte, überschritt ihre Eifersucht alle Grenzen der Vernunft und des Mitgefühls. Eines Tages... Auf Wiedersehen, Liebling. Es wird einige Wochen dauern, bis ich zurück bin. Der Kaiser will nur mich auf diese Mission senden. Ich bin mir sicher, dass ihr euch beide gut um das Königreich kümmern werdet, solange ich weg bin. Auf Wiedersehen, Vater. Pass auf dich auf. Auf Wiedersehen. Prinzessin Terute sah ihre Gelegenheit, während Prinz Toyonari weg war. Sie rief einen der Diener, Katoda. Katoda, bring Hasehime in die Hibari-Berge. Eure Hoheit, die Hibari-Berge sind der tödlichste Ort in unserem ganzen Land. Niemand kann dort länger als einen Tag überleben. Eben, genau deshalb will ich, dass du Hasehime dorthin bringst. Wenn ich sie bitte, dich zu begleiten, wird sie mir gewiss nicht gehorchen. Setz sie dort aus und nie wieder will ich sie im Palast sehen. Eure Majestät! Wenn du meinem Befehl nicht gehorchst, weißt du ganz genau, dass ich als deine Prinzessin das Recht habe, dich sehr hart zu bestrafen. Ja, Eure Majestät. Am nächsten Tag brachte Katoda Prinzessin Hasehime zum Berg Hibari. Katoda, warum hast du mich hergebracht? Jinjo Hasehime, Prinzessin Terute hat mich angewiesen, euch hier auszusetzen, aber ich werde das nicht tun. Katoda, du musst nicht mit mir sterben. Geh zurück. Du weißt, ich kann auf mich selbst aufpassen. Liebe, Respekt, Dankbarkeit und Geduld haben immer Wunder in meinem Leben getan. Sie werden mich auch hier beschützen. Ich weiß, liebe Prinzessin, Sie haben die wütenden Geister von Donner, Blitz, Regen und Flüssen mit Ihrer Poesie besänftigt. Sie können auch die Geister des Waldes erfreuen. Aber auch ich habe Ihnen gegenüber eine Pflicht. Ich habe den Befehl Ihrer Stiefmutter nicht verweigert, weil ich genau wusste, dass sie sich einen anderen tödlichen Plan ausgedacht hätte. Auf diese Weise können wir hierbleiben und die Rache an der Königin planen. Nein, sie war vielleicht eifersüchtig auf mich, aber sie ist eine gute Königin. Ich werde ihr nichts tun. Und wenn ich zurückkehre, könnten sie anderen wehtun. Manche Dinge sind am besten der Weisheit des Schicksals überlassen, Katoda. Wenn die Geister wollen, dass ich zurückkehre und herrsche, wird mein Vater herkommen und mich suchen. Bis dahin bin ich froh, im Schoß der Natur zu sein. Katoda baute eine kleine Hütte im Wald am Berg Hibari. Und er und seine Frau begannen dort bei Prinzessin Hasehime zu bleiben. Inzwischen kehrte Prinz Toyonari zurück. Und er war entsetzt zu hören, dass Hasehime verschwunden war. Er sah sich im ganzen Land um, fand aber keine Spur von ihr. Ein paar Monate vergingen. Eines Tages... Es tut uns leid, Hoheit. Wir haben im ganzen Land gesucht. Der Kaiser selbst hatte Suchtrupps in alle 8 Richtungen entsandt, ohne Erfolg. Niemand hat etwas von Jinjo Hasehime gehört. Ich werde nicht aufgeben. Meine Tochter liebte den Wald. Erinnerst du dich, wie sie in den Wald ging, um Inspiration für ihr Gedicht an die Geister des Donners, des Blitzes, des Regens und der Flüsse zu suchen? Ich gehe in die tiefsten Wälder unseres Landes. Eure Hoheit, es ist unmöglich, dass die Prinzessin so viele Monate in Wäldern gelebt hat. Meine Tochter konnte die Geister von Donner, Blitz, Regen und Flüssen besänftigen. Sollte sie den Geistern der Wälder nicht gefallen können... Aber eure Hoheit, warum ist die Prinzessin nicht allein zurückgekehrt? Sie muss einen guten Grund haben, nicht zurückzukehren. Ich werde sie fragen, wenn ich sie finde. Ich werde morgen früh bei der ersten Morgendämmerung beginnen und niemand soll meinen Plan kennen. Ja, Hoheit! Also machte sich Prinz Toyonari am nächsten Morgen auf den Weg. Nicht einmal Prinzessin Terute wusste von seinem Plan, die Wälder des Landes zu durchsuchen. Der Prinz suchte wochenlang. Er hatte den festen Glauben, dass Hasehime am Leben war, und er war entschlossen, sie zu finden. Nach 4 Wochen der Suche erreichte er eines Tages den Berg Hibari. Er blieb an einem Bach stehen, um etwas Wasser zu trinken. Was für ein Klang! Ist das... Könnte es wirklich sein? Hasehime! Hasehime! Vater! Vater! Ah, meine Tochter! Wo habe ich nicht überall nach dir gesucht? Ah, bin ich erleichtert, dich zu sehen. Geht es dir gut, meine Liebe? Mir geht es gut, Vater. Prinzessin Hasehime und Katoda erzählten Prinz Toyonari alles darüber, wie Prinzessin Terute sich verschworen hatte, um Hasehime Schaden zuzufügen. Prinz Toyonari war wütend. Die Frau soll bestraft werden. Wie kann eine Frau, deren Herz voller Eifersucht ist, jemals einen Platz in ihrem Herzen für Liebe, Respekt, Dankbarkeit und Geduld haben, um ihrem Königreich und Volk zu dienen? Prinz Toyonari befahl, Terute für immer aus Japan zu verbannen. Hasehime aber wuchs zu einer der größten Herrscherinnen Japans auf, die ihr Volk nach den Prinzipien der Liebe, des Respekts, der Dankbarkeit und der Geduld regierte.